haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Undercover. Erster Teil. Ein heftiger Wind wehte Papierbecher und Dreck durch die Straße. Bis vor einigen Monaten gab es an der Stelle nur einen schmalen Weg. Jetzt säumten mehrere Neubauten, die kurz vor der Fertigstellung waren, die Straße. Meine Klientin wartete vor einem Kleinwagen. Hier wurde mein Vater vor 2 Wochen ermordet. Ich lese nicht regelmäßig Zeitung, deshalb habe ich den Artikel vermutlich verpasst. In der Zeitung stand, dass mein Vater bei einem tragischen Unfall starb. Was genau ist geschehen? Mein Vater wurde durch einen Stromschlag getötet. Ah. Eine Leitung, die nicht richtig gesichert war. Hier, auf der Baustelle? Ja. Er hat hier gearbeitet? Ja, im doppelten Sinne. Das müssen Sie mir genauer erklären. Victor Smuda war ein bekannter Journalist. Und Bauführer? Er hat undercover recherchiert. Die Baufirma arbeitet mit einer Vermittlungsagentur zusammen. Es gab schon länger Gerüchte, dass diese Vermittlungsagentur billige Schwarzarbeiter aus Polen in die Schweiz schleust. Hm. Da mein Vater aus Polen stammt, hat er sich der Sache angenommen. Sie glauben, dass er ermordet wurde, weil er zu viele Fragen stellte? Das sollen Sie herausfinden. Für eine Arbeit auf dem Bau bin ich zu alt. Ich erwarte ja auch nicht, dass Sie undercover ermitteln. Machen Sie Druck auf den Chef der Vermittlungsagentur. Er steckt hinter Victors Tod. Weshalb sind Sie sich so sicher? In den Notizen meines Vaters steht, dass er kurz davor war, die Vermittlungsagentur hochgehen zu lassen. Mit Schwarzarbeitern kann man bei dem derzeitigen Bauboom sehr viel Geld verdienen. Ich habe Ihnen kopiert, was mein Vater herausgefunden hat. Sie öffnete die Wagentür und holte aus einer Tasche eine Plastikmappe, die sie mir überreichte. Nachdem wir uns auf ein Honorar geeinigt hatten, setzte ich mich in ein Café und las die Unterlagen. Dabei wurde ich mehrmals von einer Bedienung gestört, die mir eine überteuerte Tasse eines Spezialcafés anbieten wollte. Als ich aufstand, schaute sie mich mürrisch an. Die Vermittlungsagentur befand sich in einem tristen Bürogebäude. Wir stellen derzeit nur Arbeiter unter 30 an. Mit meiner Erfahrung könnte ich ein Team leiten. Oh, sprechen Sie Fremdsprachen, zum Beispiel Polnisch? Ihre Arbeiter stammen alle aus Polen. Nicht nur. Ach, aber lassen wir diese sinnlose Unterhaltung. Sie sind nicht hier, weil Sie Arbeit suchen. Gut erkannt. Sind Sie Journalist? Kommen die öfter zu Ihnen? Seit jemand das Gerücht gestreut hat, dass ich Schwarzarbeiter beschäftige, versuchen die Medienleute, mir eine Falle zu stellen. Victor Smuda hat ebenfalls für die Medien recherchiert. Smuda? Ja. Da irren Sie sich. Er hat für mich gearbeitet. Er sprach Polnisch und er konnte mit Menschen umgehen. Er wurde auf einer Baustelle getötet. Das war ein Unfall. Victor Smuda war im Hauptberuf Journalist. Dann war er auch ein guter Schauspieler. Er war kurz davor, einen Skandal aufzudecken. Ich bin sauber. Das behaupten alle. Sehen Sie, ich bestreite gar nicht, dass es Schwarzarbeit gibt. Es besteht ein enormer Kostendruck. Wenn man Leute für 10 Franken in der Stunde kriegt, ist die Versuchung groß. Auch bei seriösen Geschäftsleuten. Meine Leute arbeiten nicht schwarz. Sie sind günstig, aber nicht billig. Was könnte Smuda sonst herausgefunden haben? Oh, woher soll ich das wissen? Wie lange hat er für Sie gearbeitet? Einen Monat. Und ich war sehr zufrieden mit ihm. Er verstand die Sprache der Arbeiter. Das ist entscheidend. Es genügt nicht, Polnisch oder sonst was zu verstehen. Man muss auch die Sprache auf dem Bau beherrschen. Rau und laut und immer direkt. Hm. Nicht dieses Hintenrum, wie man es im Büro antrifft. Ich habe das immer gemocht. Man weiß immer, woran man ist. Meine nächste Station war das Polizeipräsidium. Dort wusste man auch immer, woran man ist. Bevor ich mich auf den Weg machte, rief ich an und fragte, ob ich die Ermittlungsergebnisse im Fall Smuda einsehen dürfe. Als ich im Präsidium eintraf, brüteten mehrere Beamte über einen Plan, der aussah wie die berüchtigten Instruktionen eines schwedischen Möbelhauses. Na, Maloney, da staunen Sie. So etwas kennen Sie nicht. Das nennt man Teamarbeit. 5 Personen und ein Plan. Da muss man sich zusammensaufen, raufen und eine Strategie festlegen. Solche Teambuilding-Maßnahmen sind wichtig für den Zusammenhalt. Der Zusammenbau von Möbeln hat schon Ehen zerstört. Bei bewaffneten Personen sollte man doppelt vorsichtig sein. Polizisten sind sozial belastbar. Ihnen als notorischer Einzelgänger ist so etwas natürlich fremd. Lassen wir das. Sie wollten Einsicht in einen Unfall auf einer Baustelle. Hat die Polizei vor Ort Spuren sichergestellt? Das tun wir immer, Maloney. Aber der Fall war ziemlich eindeutig. Ein Kabel, das unter Strom stand und nicht gesichert war. Es war ein Zufall, dass ich diesen Smuda traf. Smuda. Den hätte es auch treffen können. Victor Smuda heißt der Tote und er hat undercover als Journalist gearbeitet. Das behauptet seine Tochter. Ach, Sie kennen Caroline Smuda. Sie ist eine Plage, Maloney. Seit Tagen ruft sie uns an, kommt ungefragt vorbei und bezichtigt uns, einen Mord zu vertuschen. Kein Wunder, ist sie jetzt bei Ihnen gelandet. Wenn ein Journalist bei Recherchen ums Leben kommt, sollte die Polizei genauer hinschauen. Herr Smuda hat seit Jahren nicht mehr als Journalist gearbeitet. Wir haben das abgeklärt. Angeblich hat er für die Zeitschrift Echo gearbeitet. Dort weiß man aber nichts davon. Und jetzt muss ich mich um die Teambuilding-Maßnahme kümmern. Unsere Kollegen benötigen etwas Input. Die fünf Kollegen standen ratlos vor einem Gebilde, dem jegliche Nützlichkeit zu fehlen schien. Vielleicht hatte jemand versehentlich anstelle eines Möbels eine Plastik eines Künstlers bestellt. So jedenfalls sah das Ding aus. Auf der Redaktion der Zeitschrift Echo traf ich auf einen Chefredakteur, der nicht sehr erfreut darüber war, Fragen zu beantworten. Victor Smuda war ein Goethe-Journalist, aber das ist viele Jahre her. Er hat nicht mehr für Ihre Zeitschrift gearbeitet. Nein, seinen letzten Beitrag haben wir vor 5 Jahren veröffentlicht. Er hat uns 14.000 Franken gekostet. Bezahlen Sie immer so gut? Das war die Summe, die wir nach einem Rechtsstreit bezahlen mussten. Ihre Zeitschrift wurde wegen Verleumdung eingeklagt. Der Artikel war schlecht recherchiert. Smuda hat mir persönlich versichert, dass alles wasserdicht ist. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass er schlampig gearbeitet und die Fakten ignoriert hat. Das ist in unserem Business tätlich. Kann es sein, dass er zuletzt für eine andere Zeitschrift gearbeitet hat? Das ist denkbar, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Er könnte auf eigene Faust ermittelt haben. Ja, das könnte er, aber davon weiß ich nichts. Ich glaube, dass er seiner Tochter nicht die Wahrheit sagen wollte. Er arbeitete auf der Baustelle nicht undercover, sondern weil er dringend Geld benötigte. Herr Zurbrücken ließ aus dem Archiv eine Zeitschrift hochbringen, in der Smudas letzte große Reportage erschienen war. Noch einmal betonte er den wirtschaftlichen Schaden, den seine Zeitschrift dadurch erlitten hatte. Als ich meiner Klientin das Heft und die damit verbundenen Informationen weitergab, sah sie mich ungläubig an. Mein Vater sagte mir, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber ich wusste nicht, dass es um so viel Geld ging. Er hat danach nicht mehr für die Zeitschrift Echo gearbeitet. Trotzdem hat er auf der Baustelle recherchiert. Könnte es nicht sein, dass er etwas anderes entdeckt hat? Keine Schwarzarbeit, aber einen anderen Skandal. Möglich ist es. Genauso gut könnte er aber auch nur so getan haben, als würde er recherchieren. Ich bezahle Sie nicht, damit Sie meinen Vater schlecht reden. Ich kann gerne weiter ermitteln, aber das geht ganz schön ins Geld. Er hat auf der Baustelle Fotos gemacht. Sein Handy war voll damit. Weshalb sollte er das tun, wenn er nur dort gearbeitet hat? Ich habe mir die Fotos immer und immer wieder angeschaut, aber ich entdecke nichts, das verdächtig wäre. Meine Augen sind zwar nicht mehr die jüngsten, aber ich habe ein Gespür für zwielichtige Dinge. Ich bringe Ihnen die Fotos heute Abend auf einem USB-Stick mit. Können Sie sie nicht ausdrucken? Das kostet ein Vermögen. Es sind über 200 Fotos. Oh. Ich bringe meinen Computer mit, dann können wir uns die Fotos gemeinsam anschauen. Ich richtete mich auf einen gemütlichen Abend in meinem Büro ein und kaufte unterwegs Knabberzeugs, eine Flasche Wein und etwas Schokolade. Nachdem ich über 100 Fotos betrachtet und 2 Whiskys getrunken hatte, brummte mir der Schädel. Meine Klientin nippte derweil an einem Glas Rotwein, ehe sie sich erneut über ihren Computer beugte. Ich verstehe nicht, wozu er all die Fotos knipste. Die wenigsten zeigen Arbeiter oder die Baustelle. Wahrscheinlich war Ihrem Vater langweilig, deshalb hat er die ganze Gegend fotografiert. Er muss etwas entdeckt haben. Ach, weshalb sehen wir es denn nicht? Vielleicht ist es so unbedeutend, dass es uns bis jetzt entgangen ist. Und das hier? Kann man das nicht vergrößern? Oh, Sie sollten sich eine Brille anschaffen. Mit Brille sehe ich zu intellektuell aus. Auf mehreren Fotos ist ein Mann zu sehen, der Abfallsäcke in eine Mulde wirft. Illegale Entsorgung ist nichts Ungewöhnliches. Eine Zeit lang hat ein Nachbar seinen Müll in einem Karton vor das Haus gestellt. Vermutlich wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und verwahrt, denn ich habe ihn seit Monaten nicht mehr gesehen. Es ist sogar zu sehen, wie der Mann zurück zu dem Haus geht, in dem er offenbar wohnt. Sehen Sie? Man sieht, wie er im zweiten Stock eine Tür öffnet. Ich bezweifle, dass Ihr Vater einen Artikel über schwarz entsorgten Müll schreiben wollte. Es ist immerhin ein Anhaltspunkt. Kümmern Sie sich darum? Ach, das hängt von meinem Allgemeinzustand morgen früh ab. Sie sollten weniger trinken. Im Alter verträgt der Körper weniger Alkohol. Das ist praktisch, denn später werde ich mir von der Rente nicht mehr viel leisten können. Ich fahre jetzt nach Hause. Soll ich Ihnen die Fotos mailen? Es genügt, wenn Sie mir eines davon auf mein Handy senden. Mein Vater war an einer Geschichte dran. Da bin ich mir ganz sicher. Mir fehlte die Energie, um ihr zu widersprechen. Den Rest des Abends verbrachte ich damit, im Fernsehen zwei Frauen zuzuschauen, die sich austauschen ließen und in ihrem neuen Zuhause alles auf den Kopf stellten. Am Ende waren sie beide froh, wieder in ihren alten Trott zurückkehren zu können. Ich fuhr am nächsten Morgen zu Herrn Wiederkehr, der älter war, als er auf den Fotos gewirkt hatte. Was ist los? Wird wieder das Wasser abgestellt? Nur für ein paar Stunden. Ich sollte eine Mietminderung beantragen. Aber wenn ich das tue, kündigen Sie mir und dann ist es vorbei. In meinem Alter findet man in der Stadt keine bezahlbare Wohnung mehr. Sie müssen jeden Rappen zweimal umdrehen. Das kenne ich. Es ist furchtbar und erniedrigend. Ich habe 40 Jahre als Metzger gearbeitet. Und jetzt muss ich froh sein, wenn ich genug zu essen habe. Entsorgen Sie deshalb den Müll illegal. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Jemand hat Sie fotografiert, als Sie Müll in den Mulden der Baufirma entsorgten. Was ist? Wollen Sie auch Geld? Herr Smuda hat Sie erpresst. Ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Er klingelte und zeigte mir auf seinem Telefon die Fotos. Er sagte, dass er mich anzeigen könne. Er wollte 200 Franken. Das ist für mich eine Menge Geld. Aber die Buße wäre wahrscheinlich höher gewesen. Sie haben ihm 200 Franken bezahlt. Ja. Ehrlich gesagt hatte ich das Gefühl, dass es ihm beinahe peinlich ist. Ich glaube, er brauchte das Geld genauso wie ich. Obwohl er da drüben gearbeitet hat. Was haben Sie in der Mulde entsorgt? Na was wohl, Müll. Ich habe den Keller entrümpelt. Mir war langweilig. Wenn man nicht mehr arbeitet, muss man ständig neue Aufgaben suchen. Sonst verblödet man. Manchmal gehe ich rüber zur Baustelle, aber das ist mit der Zeit auch langweilig. Waren Sie auch drüben, als Herr Smuda tödlich verunglückte? War das der Mann, der Geld von mir wollte? Ja. Das wusste ich nicht. Haben Sie den Unfall gesehen? Nein, aber ich sah, dass die Polizei vorfuhr und später der Leichenwagen. Auf Baustellen kommt es regelmäßig zu Unfällen. Die jungen Arbeiter schätzen die Gefahren falsch ein. Das war in der Metzgerei auch so. Wenn einer einen Finger verlor, war er unter 30. Na, ich habe noch alle. Er hielt mir seine Hände vors Gesicht. Sie waren kräftig und zitterten leicht. Meine Klientin hatte sich mit einer Freundin zum Mittagessen verabredet. Die beiden bestellten ein Gericht mit Gemüsesorten, von denen ich noch nie etwas gehört hatte. Die vegane Küche ist gerade total angesagt. Es gibt immer bessere Produkte als Milchersatz. Du fällst immer von einem Extrem ins andere, Leonie. Vor einem Monat hast du dich fast ausschließlich von Fleisch ernährt. Das war wegen der Diät. Ich habe 4 Kilo abgenommen. Jetzt möchte ich ein neues Leben beginnen. Das machst du alle paar Wochen. Na und? Es ist nie zu spät dafür. Was ist eigentlich mit euch? Seid ihr ein Paar? Philip Maloney sucht den Mörder meines Vaters. Echt? Das hört sich ja unglaublich spannend an. Haben Sie schon eine Spur? Eigentlich wollte ich das mit Frau Smuda unter 4 Augen besprechen. Ist schon okay. Leonie und ich wissen alles voneinander. Ja. Fast alles. Ein bisschen Geheimnis muss sein, sonst wird es langweilig. Ihr Vater hat den Mann erpresst. Dieser bezahlte ihm 200 Franken. Das ist gelogen. Mein Vater würde so etwas nie tun. Caroline hat eine hohe Meinung von ihrem Vater. Du solltest das realistisch sehen. Je älter die Männer werden, desto weniger Ideale haben sie. Danke für die Blumen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Sind Sie Vegetarier? Nur wenn ich gerade nichts esse. Man könnte ganz viele Probleme auf der Welt lösen, wenn sich nur schon die Hälfte von uns vegetarisch ernähren würde. Wir zwei haben nun ja eine ideale Quote. Der Mann lügt, garantiert. Er hat etwas entsorgt. Mein Vater hat ihn zur Rede gestellt und danach hat der Mann meinen Vater getötet. War dein Vater eigentlich Vegetarier? Nein, aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Ich finde schon, dass das eine Rolle spielt. Ist es nicht so, Herr Detektiv? Ja. Das sagt doch etwas über einen Menschen aus. Zweifellos. Trotzdem sollten wir uns jetzt Gedanken darüber machen, ob er Wiederkehr vielleicht doch die Wahrheit gesagt hat. Sie glauben, dass mein Vater ein armseliger Erpresser war? Ich glaube, dass er Klamm war. Klamm? Was ist denn das für ein Wort? Das ist die vegetarische Bezeichnung für jemand, der dringend Geld benötigt. Finden Sie heraus, was genau dieser Wiederkehr entsorgt hat. Klamm, also finde ich toll. Haben Sie noch mehr solche Wörter auf Lager? Ja, aber nur gegen ein entsprechendes Honorar. Wie viel bezahlst du ihm? Das geht dich jetzt wirklich nichts an. Ich möchte auch mal einen Detektiv engagieren. Würden Sie für mich nach einer bestimmten Tasche suchen? Wurde Ihnen die Tasche gestohlen? Nein, aber Sie könnten nach dem billigsten Preis suchen. Hm. Sowas macht er nicht. Der ist seriös. Ich mag seriöse Männer. Haben Sie vielleicht einen Sohn, der Vegetarier ist? Ich habe keinen Sohn und wenn ich einen hätte, würde er keine Vegetarier essen. Sie sind ja richtig unterhaltsam. Weshalb trifft man Männer wie Sie nicht in einem Büro? Jetzt hör auf damit. Maloney arbeitet für mich. Er hat keine Zeit, um mit dir zu flirten. Ein eisiger Hauch legte sich zwischen die beiden Freundinnen. Die Stimmung taute erst wieder auf, als das Essen serviert wurde. Neben dem rätselhaften Gemüse entdeckte ich seltsame Körner. Obwohl mein Magen knurrte, verzichtete ich darauf, zu probieren. Unterwegs ins Polizeipräsidium gönnte ich mir eine Brezel. Üble Sache, Maloney. Eigentlich dürfte ich nicht darüber reden, da der Fall unter Verschluss ist. Es gibt einen Mordfall, der mit illegal entsorgtem Müll zu tun hat. Ach, es wurden Knochenreste gefunden. Die Forensiker arbeiten daran. Leider gibt es keinerlei Anhaltspunkte, wie die Knochen in die Verbrennungsanlage kamen. Jemand hat in Müllsäcken eine Leiche entsorgt. Das ist möglich. Das Datum könnte hinhauen. Sie sollten sich Herrn Wiederkehr vorknüpfen. Ja, gegen Wiederkehr liegt nichts vor. Nicht mal eine Strafanzeige wegen illegaler Müllentsorgung. Und noch wissen wir nichts über die Knochen. Theoretisch können es auch uralte Knochen sein. Wenn die Knochen zu einem Menschen gehören, der erst vor kurzem starb, dann ermitteln wir Maloney. Bis es soweit ist, sitzen Sie herum und starren Löcher in den Monitor. Wir können dem Steuerzahler keine sinnlosen Ermittlungen zumuten. Bei Ihnen spielt das keine Rolle. Sie sollten den Fall Smoother neu aufgreifen. Das war ein Unfall. Da gibt es keinerlei Zweifel. Es geschah tagsüber und es waren mehrere Personen anwesend. Sogar Smoothers Chef. Herr Kocher von der Vermittlungsagentur. Es gibt keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden. Aber es gibt Knochen im Müll. Wir wissen nicht, von wem die Knochen stammen und aus welchem Stadtteil sie in die Verbrennung geliefert wurden. Wenn Sie neue Erkenntnisse haben, dürfen Sie diese selbstverständlich mit uns teilen, Maloney. Ich fuhr zurück in mein Büro. Dort überlegte ich, ob ich meine Klientin über den Knochenfund informieren sollte. Schließlich verzichtete ich darauf. Immerhin hatte ich jetzt etwas in der Hand, um Herrn Wiederkehr erneut einen Besuch abzustatten. Frisch geduscht wurde ich durch einen Anruf überrascht. Die Freundin meiner Klientin wollte mich dringend sprechen. Zu meiner Verblüffung erklärte sie mir, dass sie unten wartete. Ich sagte ihr, dass ich genau 10 Minuten Zeit für sie hätte, was sie freudig zur Kenntnis nahm. Ich arbeite als Reporterin für ein People-Magazin und bin immer auf der Suche nach interessanten Menschen. Gegen ein entsprechendes Honorar suche ich für Sie, was Sie sich wünschen. Ich dachte eher an Sie. Ich bin vollkommen uninteressant. Also, das finde ich nicht. Sie könnten einige Anekdoten aus Ihrem Berufsalltag erzählen. Die meiste Zeit sitze oder stehe ich herum und warte. Aber es gibt sicherlich auch brenzlige Situationen. Seit nirgendwo mehr geraucht werden darf, hält sich das in Grenzen. Tragen Sie eine Schusswaffe auf sich? Ich löse meine Fälle mit dem Verstand. Wie sieht es um Ihr Privatleben aus? Das geht niemand etwas an. Aber die Menschen interessieren sich brennend dafür. Was sind denn das für Menschen? Ja, Menschen wie Sie und ich. Mich interessiert der Privatkram nur, wenn er im Zusammenhang mit einem Fall steht, an dem ich arbeite. Zum Beispiel der Vater von Caroline. Das ist vertraulich. Ich brauche eine gute Story, sonst habe ich keine Chance auf eine Festanstellung. Sie können meinen Nachbarn porträtieren. Er singt laut und falsch. Vermutlich übt er für eine Castingshow. Ach, das ist doch völlig uninteressant. Ich brauche etwas Neues, mit Tempo und Gefühlen und... Gut. Gemeinsam überführen wir einen Mörder. Jetzt gleich. Echt? Oh, das ist ja toll. Sie fuhr mich zu Herrn Wiederkehr. Unterwegs erklärte ich ihr, was ich vorhatte. Sie hörte mir aufmerksam zu und schüttelte mehrmals den Kopf. Herr Wiederkehr tat dies ebenfalls, als wir vor seiner Tür standen. Frau Elsener nutzte seine Verblüffung und trat in die Wohnung. Er ging hinter ihr her und schon war auch ich in der guten Stube. Was soll das? Das ist nicht erlaubt. Sie können nicht einfach hier eindringen. Möchten Sie die Polizei rufen? Sie würden mir einen Gefallen tun. Diese Frau folgt mir auf Schritt und Tritt. Genau hier muss es geschehen sein. Wie? Was? Wovon redet Frau Sie? Frau Elsener hat einige Schrauben locker. Das befähigt sie, Dinge wahrzunehmen, die in der Vergangenheit geschehen sind. Was für Dinge? Ich sehe Blut. Überall Blut. Sie waren früher Metzger von Beruf. Ja, 40 Jahre lang. Wovon redet die Frau? Oh, Knochen. Ich sehe Knochen. Was für Knochen? In der Kehrichtverbrennungsanlage wurden Knochen gefunden. Es muss im Bad geschehen sein. Im Bad. Sie kommen mir nicht ins Bad. Sie nicht. Wussten Sie, dass man heutzutage winzigste Blutpartikel sichtbar machen kann? Wenn eine Leiche zerlegt wird, ist es unmöglich, alle Spuren wegzuwischen. Es ist im Bad geschehen. Blut. Überall Blut. Ich hab denen doch nur einen Gefallen getan. Blut! Alles ist voll Blut! Ist gut, Frau Elsener. 1000 Franken haben Sie mir bezahlt. Das ist für mich ein Vermögen. Das muss man doch verstehen. Das Bad ist voller Blut. Ein Blutbad! Es reicht jetzt, Frau Elsener. Der Mann war schon tot. Sie sagten, es sei ein Unfall gewesen. Wer hat das gesagt? Na, die da drüben von der Baustelle. Sie wollten die Leiche weghaben. Ich habe gesehen, wie Sie ihn wegschaffen wollten. Da sagte ich, ich könne das für Sie erledigen. Der Kocher hat mich bezahlt. Blut auf den Fliesen. Blut am Wasserhahn. Ruhe jetzt! David Kocher von der Arbeitsvermittlungsagentur hat Sie bezahlt, um eine Leiche zu entsorgen. Ja, da ist doch nichts Schlimmes dabei. Der Mann hatte keine Papiere, nichts. Es hätte nur eine Menge Ärger gegeben. Smuda hat gesehen, wie Sie die Leiche entsorgten. Ach was? Der dachte, es sei ganz normaler Müll. Der wollte nur 200 Franken, wie ich das bereits sagte. Ich habe Kocher angerufen, das war vielleicht ein Fehler. Ich weiß nicht, ob die Smuda getötet haben. Das Bad ist in Blut getränkt. Es schwimmt in Blut. Es blutet aus. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. War das gut? Ich applaudierte. Herr Wiederkehr sank auf das Sofa und atmete schwer. Ich rief im Polizeipräsidium an und eine Stunde später stand ich zusammen mit einem ratlosen Polizisten im Büro von Herrn Kocher. Frau Elsener wartete unten, was die Sache etwas vereinfachte. Im Namen aller Schwarzarbeiter, Sie sind verhaftet auf der Stelle. Sie können mich nicht einfach verhaften. Und ob wir das können? Wir haben eine Aussage. Herr Wiederkehr hat ausgesagt, dass er für Sie einen Toten zerlegt hat. Der Mann heißt Wiederkehr und er ist geständig. Geständig? Ja. Was hat er denn gestanden? Von welchem Toten reden Sie? Gab es mehr als einen Toten auf Ihrer Baustelle? Viktor Smuda war der zweite Tote. Unfälle, das waren bedauerliche Unfälle. Wer war der erste Tote? Keine Ahnung, er trug keine Papiere auf sich. Weil er schwarz für Sie arbeitete. Dafür kann ich nichts. Ich arbeite mit einer Leiharbeiterfirma in Deutschland zusammen. Die schicken mir die Leute und ich stelle keine Fragen. Dafür stellen wir umso mehr Fragen. Sie wollten den Toten loswerden. Es war ein Unfall, aber es hätte alles unendlich kompliziert gemacht. Sie wären in den Knast gewandert. Genau, und das tun Sie jetzt auch, mit ein wenig Verspätung. Ich war immer fair zu meinen Arbeitern, da können Sie alle fragen. Es gibt nun mal Leute, die bereit sind, für wenig Geld zu arbeiten. Und es gibt Schweizer Bauherren, die so wenig wie möglich bezahlen möchten. Da treffen sich Angebot und Nachfrage. Das sind die Gesetze der Marktwirtschaft. Die habe nicht ich gemacht. Viktor Smuda hat Fragen gestellt. Musste er deshalb sterben? Damit habe ich nichts zu tun. Das war ein Unfall. Wir werden die Arbeiter auf der Baustelle befragen und ihnen Straffreiheit offerieren. Das wird Sie hochmotivieren, glauben Sie mir. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Und daran sind schon ganz andere zugrunde gegangen. Schuss jetzt! Sind verhaftet. Auf der Stelle. 2 Wochen später legte Kocher ein Geständnis ab. Der Vater meiner Klientin war auf der Baustelle betäubt und danach durch einen Stromschlag getötet worden. Wieder einmal hatte sich meine Hartnäckigkeit ausbezahlt. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Undercover, dritter und letzter Teil.